Ladies and gentlemen, at this time, the star of our show, and how about a great big round of applause? Sky, mach's mal ein bisschen mehr. Kilian, wir haben uns das erste Mal voll random, glaube ich, im Praterdom, wo ich Headline-Show gespielt habe, warst du auf einmal da und du bist ein Teil unserer Freundesgruppe seit diesem Zeitpunkt, anscheinend auch davor. Erzähl mir was über dich, deinen Werdegang und deine musikalische Inspiration. Wie ist Sky zustande gekommen? Ja, erstmal danke auf jeden Fall für die Einladung, für einen schönen Abend. Sehr gerne. Sorry, dass du mich gerade in dieser Verfassung vor dir siehst. Ich bin so... ja. Ja, nein. Also, zu mir. Ich bin Kilian oder auch Sky. Bin 23 Jahre alt und bin Musikproduzent und DJ aus Österreich im der Genre Drum and Bass. Mhm. Also, Quietschemusik eigentlich. Bitte? Quietschemusik. Ja, ich nenne es gerne Quietschemusik. Also, du hast ja mit belgischem Jump-Up angefangen. Ja, das ist richtig, ja. Das habe ich erst vor kurzem erfahren. Da haben wir so auf Spotify ein bisschen deine alten Releases durchgegangen. Ja. Was hat dir mehr taugt? So das, wie du angefangen hast oder welchen Sound du jetzt für dich gefunden hast? Absolut jetzt. Ja. Absolut jetzt, ja. Und das war damals so mein kleines Ich, so jugendlicher Kilian mit 16 Jahren, hat angefangen mit belgischen Blechdosen Jump-Up zu machen. Quietschesounds. Quietschesounds, Lasersounds, genau. Blech, ja. Ja, und es gibt eine Audience dafür und auch jetzt, deine Sounds sind auch harte Dancefloor-Bangers, würde ich sie nennen. Es Tunes, zu denen man Grimassen zieht, weil es einfach schirbt. Es geht wieder in die Richtung, das ist richtig, ja. Ja, voll. Und du wirst jetzt auch noch für uns 40 Minuten auflegen, aber noch eine Frage an dich, also wie hast du deinen musikalischen Sound gefunden? Du bist von Blechdosen-Jumper, haben wir gesagt. No front gegen Jumper-Blubbers. Wir no möchten front, hier bitte, alle Drum-Bass-Subgenres sind beautiful as they are, aber es ist alles irgendwie Quietschemusik, alles sehr, ich würde sagen, wenn man Drum-Bass produziert, geht man irgendwie gegen alle Regeln. Man ist beim Mixen auch so, dass du ganz laut spielst. Absolut, also wie würdest du sagen, hat sich dein Sound entwickelt in den letzten Jahren? Ich will auch nochmal vorab sagen, es werden eventuell ein paar Leute zuhören, die mich von damals noch kennen. Deswegen, my first love was Jump Up, Blechdosen Jump Up. Ja, deswegen, Jump Up all the way. Damit habe ich auch angefangen. Da hat das Ganze eigentlich angefangen, ja. In der Drum and Bass Szene zumindest. Mhm. Wie ist der Switch vom Blechdosen auf, wie nennen wir es jetzt? Dancefloor. Dancefloor, würde ich jetzt mal sagen. Ja, so, wie ist die Transition gekommen bei dir? Ja, tatsächlich ist es relativ einfach eigentlich, weil es hat mir einfach nicht mehr gefallen. Mhm. Man und, wächst dann irgendwann raus, gell? Ja, genau. Ich hätte jetzt mal gesagt, ich bin wahrscheinlich ein bisschen reifer geworden vom Sound auch so. Also, das heißt jetzt nicht, dass Blechdosen-Jump-Up-Leute unreif sind. Nein, überhaupt nicht, auf gar keinen Fall. Nein. Soll sich hier niemand angesprochen fühlen, Studio. Genau. Nein, aber ich habe halt einfach gemerkt, dass ich selber privat viel mehr Dancefloor, Liquid und so gehört habe. Ja. Und das für mich ein bisschen mehr Qualität war. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich will das einfach mehr machen, weil warum sollte ich was machen, was mir keinen Spaß macht. Ach, ist wo, so. Ja, ist so, man muss genau. Auch hast du eigentlich Alias gewechselt? Also warst du damals auch Sky, oder? Genau, nein, damals habe ich Sky Drill geheißen und mein Spitzname war halt immer Sky. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich muss mich jetzt da irgendwie so Sky nennen, aber halt nicht SKY, so wie der Sportsender zum Beispiel, ja. Sondern halt einfach SKIYE, wo mich gefühlt jeder zweite falsch schreibt, aber ja. Egal. Ja. Ich habe dich auch einmal literally falsch in meinen Notizen geschrieben. Aber ich habe es mir gemerkt, wir dürfen auch online alles über dich erfahren auf fm4.orf.at. Sorry Heinz, ich habe es jetzt einfach gesagt, das hat schon so gejuckt, ich wollte das schon den ganzen Abend sagen. Man kann dann alles nachhören von deinem Set, was auch jetzt gleich anfängt. Möchtest du noch vorab etwas sagen, bevor du uns dein Set präsentierst? Ich würde jetzt einfach mal sagen, seid gespannt auf jeden Fall, weil ich bin sehr, sehr hyped, die Motivation ist sehr groß geschrieben. Gibt es neue Tunes? Es gibt eine Menge neue Tunes, eine Menge neue Unreleased okay. Tunes. Dann darf ich wohl nicht kurz an die frische Luft. Ich stehe jetzt noch die nächsten 40 Minuten hier und tue Headbangen. Und ich hoffe, hoffe ihr ich. Alle auch. Let's go. Let's go. Give it! Oh, okay. What makes a good DJ, I think, is to be able to rock the crowd, but with your own style. FM4. La Bunde Leaks. Everybody. Sky in the mix. Everybody, rave all night. If you wanna rave all night. baby. Blow my whistle, baby. Let me hear you sing. Blow my whistle, baby. Louder. Let me hear you sing. I need to bring the beat back. Baby. is going down in a sweet escape. Never felt that way. I don't wanna drown. We'll be right back. close my eyes, I see a vision of you standing there. Even when we're miles apart, I feel you dancing at my feet. I can't seem to breathe without you close. I need to know that you are here. Wrap my arms around you, dancing to the rhythm your heart beats. Deep into the night we I'm in fire.

so close to you right now, it's a first view. I wear my heart upon my sleeve like a big deal. Your love bars down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now, I feel so close to you right now. To you right now. Like a bitch. bei FM4 La Boom Deluxe. We're gonna make some noise inside for the DJ! Okay. FM4 La Boom Deluxe. Woohoo! Macht mal nochmal Lärm! So außer Atem schon wieder. Wenn ich nicht selber auflege, dann eskaliere ich komplett zu meinen Guests. Ich sehe nichts wegen dem Schweiß in meinen Augen, aber ja. Same. Ja. Schön, dass wir alle gemeinsam darunter leiden. Das war so gut, Kilian. Danke dafür. Oh, lieben Dank. Volle ja, danke Eskalation. Wow. Yeah. 2025. Das war jetzt ein richtig geiles Set. Wie waren deine Sets über 2025? Was war da so dein Highlight? Ich möchte es wissen. Highlight. Also würde ich schon sagen, Bratislava DMV Allstars. 4K9. Das war schon sehr, sehr crazy. Das war ein absolutes Highlight. Yeah. Und Arena Wien war auch sehr nice. Ist schwierig, darüber zu entscheiden, aber Bratislava war international und DMB Allstars, das ist nochmal ein kleines Stückchen geiler. Und wenn du sagst DMB Allstars, hast du nicht da ein Release? Ja, ich hatte ein Release im September bei DMB Allstars, das ist richtig. Das Count ist the Stars, auch, auch ein 2025 Highlight. Count the Stars, richtig, Sky auf DMB Allstars Label, Orga, Big Boss Move. Also jemand aus der Wiener Szene oder halt Tulln, bist du eigentlich aus der österreichischen Szene. Wenn Boah, sie hat verraten, wer ich bin. Ne? Shoutout an die Tulln. Oh Gott, ja. Es ist weiß immer schön. Jetzt keiner, es ist, oh Gott. Jetzt hab ich, soll ich jetzt doch deine Adresse sagen, damit wir ganz sicher gehen? Ich finde es einfach schön, dass österreichische Künstler es auf so ein weltbekanntes, in der Drum-Bass-Szene weltbekanntes Label wie DMB Allstars schaffen. Das ist ein Orga-Move und Respekt und Congrats dazu. Ja, danke schön. Danke. Was ist dein nächster Big Step, nächster Big Release, irgendwas, was wir, wo wir die Augen offen halten müssen oder die Ohren? Das ist halt die Frage, wie viel ich drüber reden darf, aber... Ein bisschen, komm, mir zuliebe. Es gibt auf jeden Fall der letzte Tune, den ich gerade gespielt habe, Smoke and Mirrors. Das ist schon absolut mein Favorite Tune aktuell und der kommt bald raus auf Haiti. Noch ein Orges-Label, Respekt. Ja. Okay, wann circa, wissen wir das schon? Februar. Okay, passt. Genau, also eh bald. Februar. Schön, das freut mich. Also alle Tracks, die du heute gespielt hast, werden wir auch in der Tracklist online auf fm4orf.at aufzufinden sein. Also jeder Track, wahrscheinlich auch ein paar IDs dabei. Leute werden dann googeln und es nicht finden, aber so ist es halt eben. Wenn die Guests die Producer sind und ihre eigenen Tunes spielen, danke, dass du uns damit bereichern durftest. Wir kommen jetzt eigentlich schon ans Ende unserer Show. Ich möchte mich bei allen bedanken, die heute hier im Studio waren. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe auch ein bisschen so meinen Geburtstag vorgefeiert, der dann am Dienstag ist. Und es war so schön, so viele bekannte Freunde von mir zu sehen oder halt auch so Fans, die ich bei jedem Rave sehe, die auch einfach immer hier sind. Ich schaue auf dich, Stefan, ja. Danke an alle, die hier sind. Danke auch an Heinz und ans FM4-Team, dass ich das wieder machen darf. Es ist mir immer eine Ehre und es macht so viel Spaß. Und ich muss anfangen, an meiner Kondition zu arbeiten, weil ich bin immer so schnell außer Atem, weil ich so eskaliert zu allen Sets. Aber so ist es halt. Ich bin Euphoria. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Freitagabend und ihr könnt alle Sets, alle Tracklists noch online auffinden auf fm4.orf.at. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine gute Fahrt. Danke.